Deutschlandfunk. Hintergrund. Nach tagelangen Verhandlungen haben sich die 5 Vetomächte des Weltsicherheitsrates plus Deutschland in Lausanne auf eine Rahmenvereinbarung mit dem Iran verständigt. Sie haben es gehört. Nach 12 Jahren des Streits um das iranische Atomprogramm, nach einer Dekade der Drohungen, der Konfrontation, des diplomatischen Ringens, gibt es nun tatsächlich Hoffnung auf eine umfassende Einigung. Barack Obama, der amerikanische Präsident, sprach von einer historischen Verständigung. Today, the United States, together with our allies and partners, has reached a historic understanding with Iran. Barack Obama gestern Abend in Washington. Wie also ist diese sogenannte Rahmenvereinbarung mit dem Iran zu bewerten? Was wurde tatsächlich erreicht und was muss noch erreicht werden? Was ist noch offen? Bei der Beantwortung und Einschätzung dieser Fragen wird uns Volker Perthes helfen, der Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, der sich selbst als Wissenschaftler dieser Region besonders widmet. Herr Perthes, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Köstler. Inwieweit, Herr Perthes, ist das Rahmenabkommen wirklich ein Schritt nach vorne? Naja, es ist ein großer Schritt nach vorn, weil es viele Jahre nach vorn blickt. Ganz viele der Abmachungen beziehen sich auf die nächsten 10 bis 15 Jahre. Da akzeptiert Iran erhebliche Einschränkungen seines Nuklearprogramms, zum Teil so weit, wie man vorher gesagt hat, dass man nie gehen würde. Da werden also auch sogenannte rote Linien überschritten. Und gleichzeitig wird Iran eben in Aussicht gestellt, die Sanktionen, unter denen es zum Teil auch schon über 10 Jahren leidet, aufzuheben. Und das wird Implikationen haben, welche genau weiß man nicht, aber auch für die Innenpolitik Irans. Also das ist der grundsätzliche Deal, Stopp des Atomprogramms gegen Ende der Sanktionen. Aber man ist noch nicht am Ende der Wegstrecke. Bis zum 30. Juni soll ein endgültiger Vertrag ausgehandelt werden, der alle Details bearbeitet. Steht die größte Arbeit noch bevor, Herr Perthes? Ja, das ist immer so. Dieser alte Spruch, dass der Teufel im Detail steckt, der gilt gerade für diplomatische Verhandlungen, noch dazu solche, wo die Diplomaten eigentlich technische Details besprechen müssen. Also welche Zentrifugen, welcher Bauart dürfen in welcher Menge, wie viel Uran herstellen, wie viel Uran muss außer Landes geschifft werden und wer macht das, wer kontrolliert was, wie häufig sollen Inspektionen stattfinden. Alles das sind Details, über die man sicherlich noch lange Nächte verhandeln wird. Tatsächlich unterliegt der Iran seit dem Sturz des Schahs und der iranischen Revolution von 1979 westlichen Sanktionen wegen Verletzung von Menschenrechten, wegen Unterstützung von Terror und eben wegen seines Atomprogramms. Und immer wieder wurde vor allem auf Betreiben der USA an der Sanktionsschraube gedreht. Die USA setzten alles daran, den Iran politisch und wirtschaftlich zu isolieren. Reinhard Baumgarten zeichnet das amerikanische Trauma im Iran nach. Mal sind es Schulkinder, mal ist es eine Menschenmenge. Seit mehr als 3 Jahrzehnten heißt es in der Islamischen Republik Tod für Amerika. Das Verhältnis zwischen Iran und den USA ist seit der Geiselnahme von Dutzenden US-Diplomaten im November 1979 nachhaltig gestört. Die mutmaßliche Erbfeindschaft zwischen der Islamischen Republik und den Vereinigten Staaten ist ein wichtiges politisches Instrument von Irans Machthabern, meint der Politologe Sadegh Sibakalam von der Uni Teheran. In gewisser Weise könntest du dich zurücklehnen und auf die 35 Jahre Islamische Revolution zurückblicken. Und du könntest sagen, irgendwie hat der Anti-Amerikanismus den islamischen Führern seine Identität gestiftet und es liefert ihnen immer noch eine Identität. Wo ist das wirkliche Nest für Verschwörungen gegen die Islamische Republik? Fragt Revolutionsführer Ali Khamenei. Seit 34 Jahren, wenn wir vom Feind sprechen, denken alle Iraner an die USA. Die US-Politiker sollten dieser Tatsache ins Auge schauen und begreifen. Die iranischen Führer brauchen den Anti-Amerikanismus, um sich selbst eine historische Verpflichtung und Legitimität zu schaffen, wendet der Politologe Sibakalam dagegen ein. Die Feindschaft zu den USA sei eine der wichtigsten ideologischen Stützen der Islamischen Republik, die nur noch bedingt vom Volk getragen werde. Tatsächlich hat der anti-amerikanische Furor im Laufe der Jahre deutlich nachgelassen. Doch das Misstrauen sitzt immer noch tief. Jahrzehntelang haben beide Seiten vom jeweils anderen geglaubt, gedemütigt oder gekränkt, unter Druck gesetzt oder an der Nase herumgeführt zu werden. Die Beziehungen zwischen Iran und den USA sind eine komplizierte Sache, sagt Irans Präsident Hassan Rouhani. Es gibt alte Wunden. Mit klugen Maßnahmen muss man sich um die Heilung dieser Wunden kümmern. Wir wollen die Spannung weder fortsetzen noch verschärfen. Die USA, so der Vorwurf der Revolutionäre seit 1979, haben den demokratisch gewählten Regierungschef Mohammed Mossadegh gestürzt, lange den Schah unterstützt und sich mit imperialistischem Gehabe am iranischen Volk vergangen. Der Iran versuche den Nahen Osten durch den Export von Revolution und Extremismus unter seinen Einfluss zu zwingen, so der Konter aus Washington. Zu diesem Zweck strebe Teheran auch nach Atomwaffen. Doch der Ton hat sich nach der Wahl Hassan Rouhanis zum Präsidenten im Sommer 2013 geändert. Beide Seiten strecken vorsichtig die Fühler aus. It is a turning point. Der Politologe Siba Kalam glaubt, einen Wendepunkt in den beiderseitigen Beziehungen ausgemacht zu haben. Es ist ein Zeichen für den neuen Trend, die neue Entwicklung im Iran. Der Iran hat, ohne es offiziell erklärt zu haben, sein Verhalten gegenüber den Vereinigten Staaten abgemildert. Ali Khamenei, der wirklich starke Mann Irans, bleibt skeptisch. Ob es zu einer konstruktiven Annäherung oder gar zu einer Zusammenarbeit zwischen Teheran und Washington kommen wird, ist trotz der neuen Töne noch keineswegs ausgemacht. Reinhard Baumgarten war das aus Teheran und uns zugeschaltet ist Volker Perthes, der Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herr Perthes, wenn wir auf die Akteure gucken in diesem Nuklearstreit, dann müssen wir zuerst auf Teheran schauen. Wir haben schon gesagt, Iran erhofft sich von diesem Abkommen die Aufhebung der Sanktionen. Aber geht es um mehr? Sagen wir mal so, die Abschaffung oder die Aufhebung der Sanktionen ist das gemeinsame Ziel aller politischen Kräfte im Iran. Da kann Präsident Rouhani sowohl die Revolutionsgarden hinter sich bringen und dafür hat er auch die Unterstützung des Revolutionsführers Khamenei und natürlich die Unterstützung der Wirtschaft und der Mittelschichten, all derer, die eine Öffnung auf den Westen wollen. Aber Khamenei, der Revolutionsführer, und Rouhani wollen die Abschaffung der Sanktionen aus unterschiedlichen Gründen. Für Rouhani ist das ein Schritt zur weiteren Öffnung auf den Westen hin, bessere Beziehungen nach Europa und letztlich auch in die USA. Für Khamenei heißt Aufhebung der Wirtschaftssanktionen vor allem, dass Iran auch wieder stärker werden kann und in der Region, also in der arabischen, östlichen Umwelt, seine Stärke ausspielen kann, auch gegenüber Israel, auch gegenüber Saudi-Arabien. Wird es denn dennoch Widerstand gegen Rouhanis Kurs geben? Stößt dieses Abkommen überall auf Gegenliebe in Iran? Na, ich würde mal sagen, der Widerstand im iranischen Parlament etwa ist etwas geringer als der im amerikanischen Kongress. Es gibt auch hier im Iran Hardliner, die dem Präsidenten den Erfolg dieser Verhandlungen absolut nicht gönnen. Die glauben, dass hier sozusagen eine revolutionäre Errungenschaft aufgegeben wird, dies aber tatsächlich vermischen mit der Kritik an einem Präsidenten, den sie für zu liberal und zu pragmatisch halten. Ich denke, der Revolutionsführer steht in dieser Frage hinter dem Präsidenten und deshalb wird das Atomabkommen nicht an der Innenpolitik Irans scheitern. Aber an der Innenpolitik der USA, Sie haben die Machtverhältnisse im Kongress angesprochen. Mit welchen Widerständen muss Obama rechnen? Letztlich glaube ich auch nicht, dass es an der Innenpolitik in den USA scheitern wird. Aber der Kongress wird es Obama sehr schwer machen. Und wir haben ja schon gesehen, dass der Regierungschef Israels, Netanyahu, das ganz gezielt genutzt hat und versucht hat, über Bande, also über den Kongress zu spielen, um Druck auf die amerikanische Regierung zu machen, härter zu verhandeln oder besser gar kein Abkommen mit Iran zu schließen. So wie es im Iran das amerikanische Trauma gibt, wir haben es geschildert, so gibt es in den USA ein iranisches Trauma. Man denke nur an die Geiselnahme in der amerikanischen Botschaft unmittelbar nach der iranischen Revolution. Diese Geschichte zeichnet Markus Pindur nach. Der Kalte Krieg prägte die Beziehungen der USA mit dem Iran bis zum Ende der 70er Jahre maßgeblich. Der Iran mit seiner langen Grenze zur damaligen Sowjetunion galt als verlässlicher Bündnispartner und Stabilitätsanker am Persischen Golf. Dwight Eisenhower besuchte das Land 1959 als erster Präsident der USA. Die USA waren alarmiert, weil die Sowjetunion seit den späten 40er Jahren in den aserbaidschanischen und kurdischen Provinzen des Landes Separatisten unterstützte. Die USA halfen deshalb 1953 einen vom britischen Geheimdienst MI6 organisierten Coup gegen den sozialistischen Ministerpräsidenten Mossadegh durchzuführen. Dieser wollte die Anglo-Iranian Oil Company verstaatlichen, die sich im britischen Besitz befand und lediglich 15% ihrer Gewinne an die iranische Regierung abführte. Der Coup gegen Mossadegh und die Wiederinstallierung des Schah-Regimes wird von vielen Historikern als eine Ursünde der iranisch-amerikanischen Beziehungen bewertet. In den darauffolgenden 25 Jahren unterstützten die USA den Schah nach Kräften. Die ins Unermessliche steigenden Öleinkünfte und die zunehmende westliche Abhängigkeit vom Erdöl führten zu einer paradoxen Entwicklung. Einerseits wurden die USA von der Bevölkerung im Iran als Stütze des immer repressiveren Schah-Regimes wahrgenommen. Andererseits ließ der tatsächliche Einfluss der USA auf die politische Entwicklung im Iran immer weiter nach. Der amerikanische Präsident Jimmy Carter stieß deshalb mit seinen zaghaften Versuchen, vom Schah Reza Pahlavi mehr Menschen- und Bürgerrechte einzufordern, auf Granit. Doch es kam noch schlimmer. 1979 wurde der Schah durch einen Volksaufstand ins Exil gezwungen. Der greise religiöse Führer Ayatollah Khomeini etablierte einen islamischen Staat. Am 4. November 1979 stürmten radikal religiöse Studenten die amerikanische Botschaft in Teheran. The government of Iran must recognize the gravity of the situation which it has itself created. Doch die Warnungen Präsident Carters bewirkten nichts. 52 Botschaftsmitarbeiter wurden als Geiseln genommen und erst nach 444 Tagen wieder freigelassen. Von diesem Bruch des Völkerrechts, der von staatlichen iranischen Stellen geduldet wurde, hat sich das Verhältnis nie erholt. Die USA brechen die diplomatischen Beziehungen ab. Für die USA dominieren seitdem vor allem zwei Themen das Verhältnis mit dem Iran. Die Unterstützung terroristischer Aktivitäten durch den Iran, deren Ziel auch immer wieder US-Amerikaner sind, wie beim Bombardement der amerikanischen Botschaft und der Kaserne der Marines im libanesischen Beirut. Mehr als 250 Amerikaner sterben. Und das Nuklearprogramm des Landes. Von 2006 bis 2008 verhängt der UN-Sicherheitsrat 3 Sanktionsrunden gegen den Iran. Die Obama-Administration und die europäischen Partner einigen sich 2010 auf eine weitere Verschärfung der Sanktionen. Der Iran wurde de facto von den internationalen Finanzmärkten abgeschnitten. Präsident Obama erklärt 2012 erneut, er werde einen nuklear bewaffneten Iran nicht dulden. As long as I'm President of the United States, Iran will not get a nuclear weapon. Solange ich Präsident der Vereinigten Staaten bin, wird der Iran keine Nuklearwaffen haben. Ich habe das bereits bei meinem Amtsantritt klargemacht. Wir haben seitdem eine Koalition für ein starkes Sanktionsregime zusammenbekommen. Wir haben das gemacht, weil ein nuklear bewaffneter Iran eine Bedrohung unserer nationalen Sicherheit ist und eine Bedrohung Israels. Die Sanktionen, gekoppelt mit einem Verhandlungsangebot Präsident Obamas an den neuen, weniger ideologischen iranischen Präsidenten Rouhani, sind es, die den Iran an den Verhandlungstisch bringen. Die Konkurrenz des gegenseitigen Misstrauens. Markus Pindur war das, unser Washington-Korrespondent. Herr Pertes, wenn es bis Ende Juni wirklich zu einem Abkommen mit dem Iran kommt, wäre das ein großer, möglicherweise der größte außenpolitische Erfolg des amerikanischen Präsidenten? Ja, wobei man das eigentlich nur mit einem etwas bitteren Unterton sagen kann. Es wäre der einzige außenpolitische Erfolg, der einzige größere außenpolitische Erfolg von Obama. Er hat sich ja anderes noch vorgenommen. Erinnern wir uns daran, dass er gesagt hat, er würde im ersten Jahr seiner Amtszeit den israelisch-palästinensischen Konflikt lösen. Davon ist wenig übrig geblieben. Und insofern setzt er auch so stark darauf, dass er diese wichtige außenpolitische Hürde für die USA nimmt. Wir haben einen Mitspieler bisher vergessen, Herr Perthes, Sie haben ihn gerade eben genannt, es geht um Israel. Israel hat größte Bedenken gegen dieses Abkommen geltend gemacht. Kann Israel das Abkommen noch zu Fall bringen? Israel kann das Abkommen nicht aufhalten. Das ist ein Abkommen der Sicherheitsratsmächte plus Deutschland in diesem Fall mit Iran. Im Sicherheitsrat wird darüber abgestimmt werden, die Sanktionen aufzuheben, sobald die Internationale Atomenergieorganisation hier ihr grünes Licht gegeben hat. Israel kann seine Bedenken deutlich machen und viele davon sind verständlich, aber der israelische Ministerpräsident überdreht derzeit, weil er überhaupt nicht wahrzunehmen scheint, dass dieses Abkommen die atomaren Fähigkeiten Irans einschränkt. Ohne ein Abkommen, ohne irgendein Abkommen, könnte Iran seine nuklearen Fähigkeiten ausbauen, ohne dass es irgendeine Kontrolle der internationalen Gemeinschaft gäbe. Das heißt, Netanyahu hat nicht recht, wenn er sagt, es steht das Überleben Israels auf dem Spiel. Nein, ich denke, er hat nicht recht. Ich denke, er glaubt an das, was er sagt, aber er kann ja trotzdem Unrecht haben. Mhm. Welche geopolitischen Folgen wird ein Abkommen mit dem Iran haben? Mit Blick auf die gesamte Region, auf die arabische Welt, mit Blick auf den sunnitisch-schiitischen Gegensatz, den wir ja derzeit hautnah erleben, in dem Bürgerkrieg, den es im Jemen gibt. Ja, das ist eine gute Frage. Letztlich gibt es zwei Szenarien. Die eine ist die, auf die alle hoffen. Das eine ist das, auf das alle hoffen, nämlich dass Iran tatsächlich sein Verhalten auch gegenüber der Region ein Stück weit ändert. Dass es, weil es jetzt bessere Beziehungen zum Westen haben kann, haben wird, auch die Sprache gegenüber Israel, gegenüber Saudi-Arabien ändert und sich einbinden lässt, etwa in eine konstruktive Bearbeitung des Syrien-Konflikts, dort eine Transition möglich macht. Das andere Szenario ist, und wir hören auch sowas von konservativen Klerikern im Iran etwa, dass man dort jetzt sagt, naja, es hat endlich die Welt eingesehen, dass wir die stärkste aller Mächte im Mittleren Osten sind. Und das spielen wir jetzt auch im Jemen, in Syrien, im Irak aus. Lassen Sie uns noch auf die Rolle der Europäischen Union und auf die Rolle Deutschlands eingehen. War das eine wichtige, eine tragende Rolle, die die Partner hier gespielt haben? Ja, allerdings. Zuletzt jetzt nicht mehr. Wir haben zu Recht jetzt immer auf die Gespräche zwischen dem amerikanischen Außenminister Kerry und dem iranischen Außenminister Zarif geschaut. Aber ohne die ersten Bemühungen der drei europäischen Staaten, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und dann der Europäischen Union, hätten diese Verhandlungen vor 12 Jahren ja nie begonnen. Wir hatten damals einen amerikanischen Präsidenten, George W. Bush, der von Verhandlungen mit Iran überhaupt nichts wissen wollte, der auch die Reise der drei Außenminister nach Teheran scharf kritisiert hat. Und erst Jahre später haben die Amerikaner sich dann nach und nach diesem Verhandlungsprozess angeschlossen. Und ich glaube, es ist durchaus ein Erfolg für die Europäer zu sagen, wir wissen, die großen Hindernisse liegen zwischen Washington und Teheran. Deshalb mussten am Ende auch die Amerikaner praktisch die Verhandlungen führen. Ganz kurz, Herr Perthes, ist das Ganze ein Beispiel für die angemahnte aktivere Außenpolitik Deutschlands? Es ist ein frühes Beispiel für diese aktive Außenpolitik Deutschlands gewesen, ganz sicher. Soweit eine erste Einschätzung, eine erste Analyse nach der Rahmenvereinbarung mit dem Iran gestern Abend in Lausanne. Das Thema wird uns weiter beschäftigen am 30. Juni. Wie gesagt, bis zum 30. Juni sollen alle Eckpunkte stehen. Ich bedanke mich bei Volker Perthes, dem Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, dass er sich an diesem Karfreitag Zeit für uns genommen hat.